WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Wir sind wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen zu einer neuen Domian-Woche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages. Am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind wir nicht da, aber heute sind wir ja da, wie immer, montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich auf die erste Anruferin, das ist die Monika und die ist 23. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich habe eine Krankheit. Ich bin bipolar gestört, ja. Manisch depressiv. Ja. Und ich bin gerade so manisch. Bitte? Ich bin manisch gerade. Ja, manisch heißt? Ja, so als wäre ich jetzt 3 Monate auf irgendeiner Droge oder so. Aber das brauche ich ja gar nicht dafür. Also 3 Monate in einer Hochstimmung. Ja, genau. Euphorisch und dir gehört die Welt. Ja, auf jeden Fall. Die liegt mir voll zu Füßen gerade. Genau. Und manisch-depressiv bedeutet, dass dann nach einer gewissen Zeit stürzt du ab und bist genau im Gegenteil der Stimmung, nämlich in einem tiefen Loch. Ja, ganz in der traurig Depression, und ja. Ganz, ganz schwermütig und depressiv, ja. Mhm. Ja, genau so. Mhm. Wie lange hast du? Also die Krankheit ist auch der Grund deines Anrufes. Ja, die Krankheit und eben jetzt gerade so diese manische Phase. Ich habe gerade auch Besuch von dem Vater meiner Tochter und von einem sehr guten Freund. Ja. Und wir sitzen hier zu dritt und haben ein bisschen Wein getrunken und so. Ah ja, schönen Gruß an die anderen Leute. Ja, schön groß, ne? Monika, wie lange hast du diese Erkrankung schon? So 3,5 Jahre ungefähr. Wie fing das an? Ich habe in Köln studiert. Ja. Dann habe ich ein Auslandssemester in Portugal gemacht, ja. Weil ich eben Portugiesisch studierte. Mhm. Und dann halt zum ersten Mal so eine sehr, sehr krasse Hochphase. Mhm. Und es fing mit einer Hochphase an. Ja, genau. Ah, ja. Mhm. Und dann war ich natürlich auch dann gerade in Portugal, hatte mein Abitur fertig, hatte so diesen ganzen, ja, was man immer hier zu Hause hatte, diesen ganzen Halt so erstmal hinter mir gelassen, auch bewusst. Und bin dann da irgendwie auch ein bisschen gescheitert, so weil ich irgendwann doch irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich zu viele Joints geraucht habe und mich dann irgendwann wirklich also auch gar nicht mehr schlafen konnte und mich verfolgt gefühlt habe und teilweise, also es war so diese erste Manie, aber in der zweiten sind halt schon wirklich viel, viel heftigere Sachen passiert. So Bevor wir das, in der nächsten Manie dann. Ja. So ein Jahr später. Ja. Lass mich kurz mal fragen, nachhaken, sonst geht's in Vergessenheit. Ja. Du hast gerade das mit dem Joint erwähnt. Ja. Hast du, bevor die erste Manie begann, überhaupt viel Drogen konsumiert? Ja, ich komme vom Land, also ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Alkohol konsumiert. Mhm. Sagen wir mal von 14 bis 20 Jahre so die meiste Zeit. So. Mhm. Also die meiste Zeit einmal am Wochenende so, einmal abschießen. Ja. Macht man das auf dem Land? So macht man das auf dem Land, aber in der Stadt bisweilen auch. Bisweilen auch, wenn man keine Drogen nimmt. Ne? Da kommt man ja einfacher dran. Ja, welche Drogen hast du dann noch genommen? Ja, dann habe ich zeitweise zwischendurch mal mehr und mal weniger gekifft, was ich jetzt dann halt auch mache. Und synthetische Drogen auch? Ja, jetzt aber nicht so exzessiv. Nicht so exzessiv. Also ja. Ich frage es deshalb nach, ob es ja vielleicht einen Zusammenhang gibt, dass die Drogen das ausgelöst haben. Das hört man ja auch öfter, dass psychische Erkrankungen durch heftigen Drogenkonsum ausgelöst werden. Ja, nee, das ist bei mir nicht der Fall. Nee, ja. Ich habe auch nie eine Doppeldiagnose, irgendwas mit Sucht. Ich kann das ja konsumieren, aber man muss ja auch nicht immer süchtig werden. Ne? Natürlich nicht. Man muss auch nicht süchtig sein, damit so etwas ausgelöst wird. Aber zunächst mal egal. Mhm. Beschreib uns doch noch ein bisschen ausführlicher diese manische Phase, also diese euphorische Phase. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du dann drauf oder wie bist du jetzt drauf? Ja, man muss sich das so vorstellen. Und zwar, wenn ich jetzt überlege, also jetzt nehme ich mal ein Beispiel von vor 2 Jahren, weil das dann auch ziemlich heftig geendet ist. Da bin ich halt in, habe ich in Köln gelebt und wollte dann ganz spontan eine Freundin von mir, Moment, aber in Südfrankreich besuchen. Mhm. Kaufte mir dann irgendwie ein Ticket nach irgendwo oder was weiß ich, Cannes oder so. Mhm. Bin dann aber letzten Endes nur bis Paris gekommen und da versackt, weil ich dann meinen Zug, weil der andere hatte Verspätung, dann habe ich den Folgezug verpasst in Paris. Mhm. Und war dann eben so eine knappe Woche vielleicht in Paris. Ja. Und habe das sogar tatsächlich geschafft, da in der geschlossenen Psychiatrie zu landen. Ach du lieber Gott. Also so heftig ist das auch gewesen. Ja, aber beschreib mir das noch. Wie zeigt sich das? Was machst du? Was machst du Verrücktes oder Ungewöhnliches, wenn du so in so einer euphorischen Stimmung bist? Also ich treibe mich den ganzen Tag und meistens eigentlich auch die ganze Nacht rum. Habe ein sehr, sehr, sehr geringes Schlafbedürfnis. Mhm. Trinke dann auch viel Alkohol. Mhm. Lerne sehr viele Leute kennen, insbesondere auch Männer, was ja auch jetzt so mein Thema sein sollte. Achso, das heißt, das schlägt auch auf eine starke sexuelle Lust sich nieder. Ja, genau so kann man das sagen. Du schläfst also, wenn du in der manischen Phase bist, mit sehr vielen Männern? Ja, auf jeden Fall. Mit wie viel so pro Woche? Pro Woche 5 oder so. 5. Und ja. Die gerade da bei dir neben sitzen, du hast gerade gesagt, das ist der Vater deines Kindes und ein Freund. Ja, nee, mit denen schlafe ich nicht. Nee, mit denen schläfst du nicht. Ja. Also so ziemlich eigentlich nicht. Das heißt, dieser starke sexuelle Trieb, der ist auch sofort weg, wenn die manische Phase aufhört. Ja, der ist ganz komplett weg. Ich habe dann auch gar keinen Bock mehr, mit überhaupt irgendwem zu reden. Mhm. Ich breche alle Kontakte ab und lasse halt auch total die Finger davon. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr so. Ich lasse überall meine Haare am Körper wachsen, wo sehr interessiert mich nicht. Mhm. Du hast ein Kind, sagst du. Ja, eine Tochter. Wer betreut das Kind so überhaupt? Also meine Eltern betreuen das Kind mit mir zusammen. Das heißt, wenn du nicht kannst oder wenn du unterwegs bist oder zu depressiv, dann kümmern sich die Eltern darum. Ja, genau. Hm. Wenn du diese manische Phase hast und so drauf bist, wie du es gerade geschildert hast, bist du ja immer auf der Rolle, so wie du es gerade erzählt hast. Was machst du denn dann so überhaupt noch? Wie handelst du so deinen Alltag? Wie schaffst du deinen Alltag? Und dadurch, dass ich ja wenig schlafe, bleibe ich so, also schon durchaus, sagen wir mal, bis 5 Uhr wach und schlafe bis 7. Mhm. Und mein Zug kommt 9:30. Und das reicht dann auch? Das reicht mir definitiv. Ja. Also dann stehe ich auf, bin fit, mache mich irgendwie ein bisschen fertig. Ja. Stehe dann sofort auf, meine Tochter ist wach. Ja. Und dann bin ich sofort für meine Tochter da. Und das mache ich eigentlich bis Abend wird. Wie alt ist das Kind? Die ist 9 Monate jetzt. Wie viele Monate? 9. 9 Monate, ja. Ist dieses Kind auch ein Produkt aus deinem ausschweifenden Sexualleben? Ja, ist es. Ja. Aber ich kenne den Vater, der liegt da in meinem Bett, da vorne. Ja, das ist ja geil. Und wie ist das Verhältnis zu dem Vater von dem Kind? Ja, also der kommt uns jetzt gerade zum ersten Mal besuchen. Ah, zum ersten Mal? Ja, genau. Er hat jetzt die Leonie, so heißt mein Kind. Mhm. Also seit 2 Tagen kennt er sie, aber die verstehen sich fantastisch. Mhm. Man könnte sich gar nicht besser vorstellen. Warum kommt er jetzt zum ersten Mal? Er hat selber Probleme gehabt. Aha. Jetzt schließe ich daraus, dass du dein ausschweifendes Sexualleben hast, ohne dich zu schützen. Du achtest nicht, dass die Partner Kondome nehmen. Ja, ich war einen Monat mit ihm zusammen, habe mit ihm zusammen gelebt und auch eigentlich alles geteilt. Und wir haben schon mit Kondomen verhütet, aber man ist ja manchmal auch so schlau und meint irgendwie, wenn man jetzt mal kurz rein raus und so, dass da nichts passiert, aber so ist es dann wahrscheinlich im Endeffekt gewesen. Und wenn du mit den anderen Partnern, das werden ja wahrscheinlich eher unbekannte Männer sein, mit denen du Sex hast, wie verhältst du dich da? Ja, da verhalte ich mich anders. Also da kann ich auch ein Kondom nehmen. Ja. Und da sind auch, also habe ich auch festgestellt, auch ziemlich viele Männer eigentlich sehr verantwortungsbewusst. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja, ich höre immer gut, auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch gut. Ich kann ich mal ein Lob aussprechen? Ja, ich predige das hier in der Sendung ja auch immer, dass die Leute darauf achten sollen. Bist du noch immer Studentin? Nein, ich habe leider mein Studium abgebrochen. Aber das war schon vor der Schwangerschaft, weil ich das in so diesen manischen Phasen nicht ertragen konnte, in der Uni zu sitzen. die manische Phase, also die euphorische Phase, dauert in der Regel, du sagst, 3 Monate? Ja, so 3, 4, 5. Es geht auch jetzt schon mittlerweile in Richtung 6. Also ich habe das jetzt schon seit 3 Monaten wieder. Und dann dauert die entsprechend depressive Phase? Genauso lang. Genauso. Ja, es ist meistens so, der Sommer, also Frühling, Sommer, bis Ende Sommer bin ich manisch. Mhm. Und dann wird es halt irgendwie sauer draußen. Das schlägt sich total auf mein Gemüt wieder. Nun strengt das ja einen Menschen ungeheuer an, so eine Erkrankung. Ungeheuer, ja. Auch das, was ich alles für Geschichten erzählen kann. Also da wäre ich ja heute lang nicht fertig. Das glaube ich. Das ist eine anerkannte seelische Erkrankung. Bist du denn in psychiatrischer Betreuung? Mhm. Also ich habe sogar einen gesetzlichen Betreuer. Dann habe ich einen, Psychiater, der die Medikamente verschreibt, und dann habe ich noch einen Psychologen, der sich mit mir unterhält. Ah ja, das heißt, du bist gut versorgt. Dann müssten aber eigentlich die Medikamente so dosiert sein, dass diese extremen Phasen etwas abgefedert sind bei dir. Ja, es sollte so sein. Ich muss auch jetzt zu meinem Psychiater gehen, weil ich nehme jetzt zum ersten Mal Lithium. Wurde schon mal ausprobiert und dann hat mein Herz da ziemlich schlecht drauf reagiert, aber die haben jetzt gesagt, ja, das ist halt jetzt die Krankheit, also wenn du jetzt so ein bisschen Herzflackern kriegst, ist halt jetzt nicht so schlimm anscheinend. Ich weiß es nicht so genau, wie das jetzt vermittelt ist. Zur Wirkung habe ich überhaupt keine Ahnung. Verstehe, aber das ist ja kompliziert bei dir. Jedes Medikament, vor allen Dingen ein psychiatrisches Medikament, reagiert natürlich hochsensibel, wenn man das mit Alkohol oder Drogen kombiniert. Ja, das hört sich jetzt an, als würde mein Vater das sagen. Ja, tut mir leid. Ja, aber das stimmt natürlich. Das stimmt. Ich bin mir dessen bewusst. Es gibt Sachen, die ich nicht trinke. Also ich trinke Alkohol. Aber ich trinke es wirklich sehr in Maßen, meiner Meinung nach. Ich trinke natürlich oft Alkohol, aber es bleibt bei 2 Gläsern Wein und 2 Flaschen Bier oder so. Auch wenn ich in der Disco feiern gehe. Auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wieder in Vater rede. Aber das wird dein Arzt dir genauso gesagt haben, dass das natürlich hochwirksame Medikamente sind. Und das ein Glas Wein schon ausreicht, es ist ja ein Chemiecocktail, den wir im Gehirn haben. Ja, das stimmt natürlich. Der auf kleinste Sachen reagiert, ja. Ja. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Ich versuche mich bei Laune zu halten. Sagen wir mal auch mit Alkohol so Besänftigungsmittel ein bisschen, Beruhigungsmittel. Ja, das ist aber der falsche Weg. Ist es auch. Das weißt du auch. Ja, das weiß ich. Und das Kiffen halt genauso. Das ist grauenhaft dazu. Ja, jetzt aber bitte nicht so viel Moral. Ja, das hat mit Moral nichts zu tun, Monika. Nein, aber da kriege ich wirklich genug von ab jeden Tag. Ja, aber was erwartest du? Soll ich sagen, ja, kiff dir mal einen, zieh dir einen rein, ist gut. Ja, meine Freunde machen das ja mit mir. Die tolerieren das ja anscheinend. Ja, ich sag's dir ja nur, wie es ist. Ich hau dir ja nicht die Moralkeule auf den Kopf, weiß Gott nicht. Ich sehe es ja auch nicht anders, dass das Ding ist. Bitte? Ich sehe das ja nicht anders als du. Ja, ich verstehe. Ja. Monika, du klingst ja jetzt sehr gut versorgt durch deinen Therapeuten und Psychiater und so weiter. Möchtest du dennoch vielleicht ein Gespräch mit meiner Psychologin noch führen? Nee, das ist eigentlich nicht nötig, weil ich habe regelmäßig meinen Termin und nehme die wahr. Verstehe, du wolltest einfach mal so ein bisschen über die Erkrankung erzählen. Ja, also mich hat ja jetzt hauptsächlich beschäftigt mich die Sache, dass ich auch einfach, dass ich jetzt auch schon merke, dass ich einfach auch immer zu viele Männer so um mich schere. Ich bin halt nicht so ein sehr so ein Frauentyp. Ich habe halt ziemlich viel Humor und kann irgendwie Witze erzählen und ich finde jeder Mann total sympathisch und nehme mich gerne mit ins Bett. Mhm. Und das ist für dich mittlerweile ein Problem für dich so ein bisschen, dass es zu viele Männer werden? Ja, irgendwie fühle ich mich doch gestresst. Ich komme mir so vor, als würde ich halt auf 2 Hochzeiten. Ja, natürlich, klar. Das ist ja nur ein Teil der Erkrankung. Ja. Das ist ein Teil der. Weiß denn deine Therapeuten wissen die das, dein Psychiater? Ja, jetzt nicht, also so in dem Sinne schon, aber jetzt nicht so ganz aktuell, aber schon weiß, was dann da halt viel passiert. Ich würde es denen mal sagen. Ja, mache ich auch. Also ich habe jetzt einen letzten Termin habe ich ausfallen lassen. Ja. Und jetzt bin ich am 13.05. Das wäre jetzt nicht mehr lange, nächste Woche. Das ist nächste Woche, genau. Monika, du hast sehr, sehr anschaulich darüber erzählt. Ich glaube, viele Leute, die kennen das so manisch-depressiv, aber können sich gar nicht richtig was darunter vorstellen. Ich höre oft deine Sendung und letztes Mal haben ja doch, glaube ich, sogar 2 Frauen auch angerufen, die auch die gleiche Krankheit hatten. Ja, gibt es immer wieder. Aber du hast es wirklich toll erzählt, muss ich so sagen. Ja, danke. Man erlebt das ja auch. Und man erlebt das ja auch sehr intensiv. Auch genau. Die Zeit von der Depression ist auch sehr, sehr hart bei mir. Ja. Ja, also ich leide sehr, sehr schlimm. Was ist das Schlimmste, wenn du in der Finsternis bist? Ja, das Schlimmste ist, dass ich keinen an mich ranlasse. Also ich bin dann eigentlich 24 Stunden in meinem Zimmer. Ich habe ein Apartment bei meinen Eltern. Und da möchte ich nicht, dass einer kommt. Also das höchste aller Gefühle ist, dass meine Eltern intern am Telefon anrufen. Mhm. Intern, die dürfen gar nicht in die Wohnung kommen. Nee, die dürfen hier nicht rein. Nee, das ist auch Chaos. Ich räume da nichts auf. Mhm. Ich lasse alles liegen. Ja? Hat man dann noch eine Hoffnung überhaupt, dass es wieder besser wird? Ich kenne das ja jetzt seit 3 Jahren. Also ich weiß, dass es definitiv besser wird und ich zehre ganz, ganz viel aus den Erfahrungen, die ich während den Manien mache. Mhm. Quasi sitze ich eigentlich da und versuche das zu verarbeiten. Freust du dich auf die Manien, wenn du im Loch sitzt? Ja, definitiv. Definitiv. Mhm. Moni, komm, unsere Zeit rennt weg. Schade, schade. Schade, ja, auf jeden Fall. Toll, dass du angerufen hast. Ja. Sei bitte vorsichtig. Ich sag's trotzdem nochmal, auch wenn du es doof findest, sei bitte, bitte vorsichtig mit den Drogen und dem Alkohol. Ja. Nimm's einfach mal so hin. Ja. Okay, ich fass mir mit. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke auch so. Ich hoffe, jetzt kommen noch ein paar nette Leute. Ja, das hoffe ich auch. Tschüss, Monika. Ja, tschüss. Ciao. Alles Gute, tschüss. Danke. Ein junger Mann mit dem schönen Namen Cedric. Guten Tag. Ja, Jürgen, ich grüße dich. Ja, Cedric. Ich überlege gerade, ist das ein französischer Name, ne? Ja, kann man so sagen. Ja, weswegen rufst du an? Ja, ich habe die Sendung auch geguckt am Donnerstag und am Freitag. Mhm. Und für mich war das auch eine besondere Sendung. Aha, warum? Weil ich die Sendung nicht zu Hause geguckt habe, wie sonst immer, sondern in einem Elektronikmarkt mit 2 anderen Kandidaten. Und wir haben einen Weltrekordversuch gemacht im Dauerfernsehen. Ach, also ihr habt versucht, Dauerfernsehen zu gucken und habt dann dabei auch unsere Sendung gesehen. Ja, also von den 3 Kandidaten hat das leider nur ich gemacht, muss ich gestehen. Und so richtig offiziell mit einem Eintrag ins Guinness-Buch, mit Ziel. Genau, also der Rekord ist jetzt am Sonntag zu Ende gegangen und jetzt werden natürlich noch alle möglichen Unterlagen und Kameraaufzeichnungen etc. nach London geschickt zu Guinness und die müssen den Rekord noch offiziell anerkennen. Und wie lange hast du jetzt Fernsehen geguckt in einem Stück? Alle 3 Kandidaten, wir haben zusammen 87 Stunden geschafft. Nein, 87 Stunden? 87 Stunden? Ja, 87 Stunden. Der Rekord war allerdings, muss man sagen, auch ungefähr 86,5 Stunden. Das war zu schlagen. Aber 87 Stunden kann man doch nicht wach sein. Ja, man durfte auch kurz schlafen. Das muss man schon zugeben. Also 5 Minuten Pause pro Stunde durften aufaddiert werden. Wie habt ihr denn gesessen? Wie war das? Beschreibt mal die Situation. Ja, also jeder hat einen eigenen Stuhl. Die wurden auch mal getauscht. Mhm. Das war im Grunde so ein schöner Stuhl, der zum Ausfahren war im Grunde ein Fernsehstuhl, kann man fast sagen. Ein sehr bequemer Stuhl. Ja, aber man durfte auch tauschen. Ich hatte noch ein Sofa an der Wand. Man durfte sich auch aufstehen, auf dem Sofa rumspringen etc. Also da gab es keine genauen Vorgaben. Ja. Und dann hattest du vor dir jeder hatte einen Fernseher vor sich. Genau, mit SAT-TV, ganz normal, alle Programme, die es so gibt, und durfte auch beliebig umschalten. Ja. Was hast du die meiste Zeit geguckt? Ja, also wenn deine Sendung nicht lief, habe ich gerne natürlich noch Comedy-Serien geguckt. Die halten auch schön wach. Ich sag mal, wer lacht, der schläft nicht. Stimmt, ja. Das ist ja dann hier bei mir manchmal ein bisschen schwieriger, wenn wir traurige Themen haben. Ja, das stimmt. Aber dennoch hast du es geguckt. Aber der tote Punkt ist auch tatsächlich nicht nachts zwischen 1 und 2, weil ich ja auch sozusagen lang Wachbleiber bin, sondern eher morgens, so zwischen 6 und 9. Wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, dann ist man im Grunde dann morgens völlig fertig. Unglaublich. Und du sagst, dass ihr mal so 5 Minuten schlafen durftet. Wie auf dem Sessel dann oder wie? Nee, da gab es schon so einen sozusagen Schlafraum. Also es war so, wir haben die 5 Minuten Pause am Anfang im Grunde gar nicht genutzt, sondern nur alle 8 Stunden 5 Minuten Pause gemacht. Mhm. Damit wir dann nach 2 Tagen mal 3 Stunden durchschlafen konnten. Ach so, das durfte man schon 3 Stunden dann? Ja, dafür 5 Minuten Pause darf sozusagen angesammelt werden. Man kann die entweder nehmen pro Stunde 5 Minuten Pause oder erstmal nicht nehmen und ansammeln. Ja. Wir haben dann nach 2 Tagen haben wir 3 Stunden durchgeschlafen, aber danach haben wir im Grunde ungefähr alle 4 Stunden 20 Minuten Pause gemacht, um dann Kurzzeit zu schlafen. Das hat allerdings auch nur ich gemacht. Die anderen Sachen könnten das nicht so Viertelstunde schlafen. Ja, wobei ich hätte es mir auch aufgespart und summiert, weil 5 Minuten ist ja völlig albern, da kann man ja nicht schlafen. Genau, deswegen haben wir 5 Minuten auch am Anfang nur genommen, um mal aufs Klo zu gehen, mal kurz rauszugehen, so alle 8 Stunden. Ja, genau, das man muss ja auch zur Toilette. Campingklo. Ja, es gab auch ein Campingklo. Und wie wird man da wie geht das mit dem Essen? Ja, es gibt da Helfer, die sind im Grunde dafür da. Es gibt Zeugen, die einen ganze Zeit beobachten, dass man wach bleibt. Und dann gibt es Helfer, die einem das Klo reinfahren, die das Essen bringen etc. Ja. Nach 87 Stunden Fernsehen hasst man dann Fernsehen nicht? Ja, schwierig zu sagen. Vielleicht, also manche Serien hasst man schon, die kann man dann irgendwie nicht mehr sehen. Nach der 5. Wiederholung oder nach dem 20. Mal der gleiche Musikclip. Ja, ja. Das ist schon anstrengend, aber allgemein das Fernsehen wird man wohl nicht hassen. Nein. Du sagst, der alte Rekord war 86 Stunden, ne? Ungefähr 86,5, genau. Dann habt ihr das ja haarscharf dann überschritten. Ich sage, aber ich hätte noch ein bisschen Kraft, ein bisschen Reserve wäre noch gewesen wahrscheinlich. Ich spreche gerade, ihr habt das überschritten. Das heißt, ihr habt das zu dritt habt ihr diesen Rekordversuch versucht. Genau, deswegen haben wir, waren angedacht, 5 Teilnehmer, leider haben 2 Stück vorher abgesagt, krankheitsbedingt, und alle 3 sind zusammen gestartet, und wir hatten uns halt vorgenommen, wenn sozusagen jemand nicht mehr kann, dass wir dann zusammen aufhören, weil wenn wir jetzt noch weitergemacht hätten, wären 2 Leute dann rausgefallen, weil hätte einer den Rekord vielleicht gehabt mit 88 Stunden, und die anderen hätten dann vielleicht auch 87 gehabt, aber hätten dann keinen Rekord bekommen. Ja, aber das Ding wäre weitergegangen, wenn 2 ausgefallen wären, wär der Rekordversuch weitergegangen, ne? Genau, wir hätten auch einfach eine Person weitermachen können, weil beliebig bis 100 Stunden hoch. Warum, Cedric, macht man sowas? Ja, als ich es damals gefunden habe im Guinness-Buch, den Rekord, da war der Rekord, da muss man sagen, nur bei 50 Stunden. Mhm. Da kam dann die Idee hoch, 50 Stunden, im Grunde 50 Stunden traue ich auch vielen Leuten zu. Ich glaube, das würden auch viele Zuschauer noch sagen, dass sie da noch dabei sind. Mhm. Ja, und dann ist die Idee entstanden, ein bisschen verrückte Idee, war was, war eine Herausforderung. Und dann habe ich den Veranstalter getroffen, herausgefunden, dass er es anbietet als Weltrekordversuch. Ja. Dann dachte ich mir, das ist mal eine Herausforderung für mich, die mal angegangen werden sollte. Also wie ein sportliches Event quasi. Genau, man könnte es im Grunde als Powersitzen oder ähnliches bezeichnen. Kriegt man eigentlich dafür Geld, wenn man sowas gewonnen hat? Also bei manchen Veranstaltungen gab es mal Geld. Also es gab zum Beispiel mal so einen Simpsons-Marathon. Ja. Der wurde von Fox in den USA veranstaltet. Da gab es, glaube ich, mal $10,000. Ja. Allerdings gab es hier kein Geld. Das war alles für einen guten Zweck und wurde alles gespendet und kein Teilnehmer oder Helfer hat irgendetwas bekommen. Also hast du im Prinzip nichts davon? Ja, außer den Eintrag im Guinness-Buch und das Selbstvertrauen, dass ich es geschafft habe. Ja, der Eintrag kann ja dann nächstes Jahr schon wieder gebrochen werden, der Rekord. Ich trete auch gern nochmal an. Aber wenn man, ich fasse das immer noch nicht, wenn man so lange vor der Glotze sitzt, dann muss man doch völlig blöd werden und gaga drauf. Ja, das stimmt. Also manche, es gab da schon körperliche Beschwerden. Also bei mir ging es noch vergleichsweise. Es gab nur so ein bisschen Tunnelblick und so ein bisschen so Orientierungslosigkeit. Teilweise dachte ich so, wo ich denn gerade bin. Mhm. Andere Teilnehmer hatten auch schon Halluzinationen. Eine Kollege sagt, er hätte eine Wendeltreppe vor dem Fernseher gesehen. Mhm. Da wären schon die ersten Tiere aufgekommen. Also das ist schon schlimm. Ist man nicht versucht, dann woanders hinzugucken und gar nicht mehr auf die Mattscheibe? Nee, eine Teilnehmerin war versucht, einfach wegzugehen, weil sie gar nicht mehr realisiert hat, dass sie überhaupt den Rekord macht. Da wollte sie fast schon weggehen, da musste sie schon zurückgerufen werden, dass sie bloß sitzen bleibt. Und wie wird das überwacht? Von einem Notar oder wie geht das? Nee, also es gibt eine Videokamera, die im Grunde die ganze Zeit durchlaufen muss, um das an ein Guinness zu schicken. Und es gibt pro Kandidat einen Zeugen, der direkt neben dem Fernseher sitzt und immer den Kandidaten direkt beobachtet. Der wechselt allerdings alle 2 Stunden. Ah ja. So, jetzt die Frage nach einer 87 Stunden Fernsehen hintereinander. Was war die ätzendste Sendung und was war die tollste Sendung? Wir nehmen unsere Sendung mal aus, fühlst du dich jetzt gar nicht verpflichtet, hierzu was zu sagen. Was war ätzend und was war richtig toll? Also was ich toll fand, war natürlich der James Bond-Film am Ende. Aha. Das war auch sehr lustig, weil der Bond-Film war um 14:45 zu Ende und der Rekord um 2. Da wollte ich fast schon allen sagen, Leute, Viertelstunde muss man noch gehen. Der Film ist noch gar nicht zu Ende. Da warst du wirklich noch dabei in der letzten Phase und hättest gerne noch zu Ende geguckt. Genau, ja. Das ist ja toll. Also James Bond war Highlight und was war extrem ätzend? Extrem ätzend war zum Beispiel, wenn einfach gar nichts lief, da hat man so ein bisschen auch Musik geschaltet. Ja, aber es läuft ja immer was im Fernsehen. Ja, nicht gut. Also dann im Grunde mal schaltet man so ein bisschen auch Musik, um vielleicht dann auch mal so ein bisschen so in den Wachmodus zu kommen. Mhm. Und dann läuft immer das Gleiche. Im Grunde läuft dasselbe Lied, habe ich, glaube ich, in der Zeit jetzt 10-mal das gleiche Lied gesehen. Da konnte ich irgendwann schon gar nicht mehr hinschalten. Gab es denn bestimmte Programme oder Sender, die du bevorzugt hast? Ja, also Comedy Central zum Beispiel, muss man sagen, immerhin bieten sie mal so ein bisschen Comedy auch nachts noch was Gutes. Während dann teilweise nur die ganze Zeit nur Gerichtsshows wiederholt werden und die ganzen Serien vom Vormittag, die man im Grunde gar nicht so wirklich so sehen möchte. Gruselig, ja. Wurde auch also ARD und ZDF geguckt? Ich überleg gerade, James Bond lief auf ZDF. Bei WDR lief, habe ich, glaube ich, nur deine Sendung geschaut. Ja. Das ehrt uns. Fällt mir nicht so viel ein. Nachrichten natürlich ab und zu mal. Ja. Muss ich überlegen. Fällt mir nicht viel ein gerade. So, also können wir gratulieren. Ich spreche gerade mit einem Weltrekordler. Genau. Ne? 87 Stunden Fernsehen hintereinander. Und wenn dieser Rekord jetzt gebrochen wird, wirst du vielleicht bereit, nochmal anzutreten und die 90 Stunden voll zu machen. Das traue ich mir auf jeden Fall noch zu. Was machst du sonst so im Leben? Ja, ich bin Student. Und was studierst du? Ich studiere Mathe. Mathe? So wie. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Ja, ist doch ganz anderes. Ich höre auch gerne den Satz, Studenten, die haben ja eh nichts anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken. Da muss ich allerdings widersprechen. Also, weil das bei dir ist schon sehr anstrengend. Ja, ja. Machst du das auf Lehramt? Auf Lehramt? Moment, auf Lehramt, genau. Ja. Der Mathematiker Cedric war Gast bei mir. Ich danke dir für deinen Anruf und Gratulation nochmal, dass ihr es geschafft habt. Ja, was ich gerne noch sagen wollte, ist allen Helfern, ich weiß, dass eigentlich keiner gegrüßt werden darf, aber den Helfern, die das ehrenamtlich gemacht haben und da ihre Zeit geopfert haben und auch alle nichts bekommen haben und unserem Ehepaar von Haaren, die das in ihrem Elektronikmarkt veranstaltet haben und da wirklich, ich glaube, viel mehr Vorbereitung als alle anderen Leute über 100 Tage alles organisiert haben. Den gebührt, finde ich, aller Dank, dass sie das unehrennützig gemacht haben. Okay. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Eine Frage. Das war eine super Verpflegung, alles top. Ja, eine Frage noch an dich. Ja, gerne. Das ist immer so ein dubioser Begriff für mich, das Guinness-Buch der Rekorde. Gibt es das als reales Buch auch gedruckt? Genau, das wird jedes Jahr, wird das sozusagen in jedem Land rausgegeben und die Redaktion von Guinness entscheidet dann, wer reinkommt und wer nicht. Also sind bei Weitem nicht alle Rekorde im Buch und es gibt auch keine Garantie, dass wir im Buch erscheinen, leider. Ach so, na, das ist ja blöd. Ja, das ist ja völlig blöd. Gibt eine Urkunde, wenn man es geschafft hat. Die kann man dann zu Hause aufhängen und dann alle zeigen, wenn glauben sie es. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich so einen Schinken dann kaufen und zu Hause hinstellen? Ja, ich habe auch nur eine Ausgabe. Es erscheint jedes Jahr, das ist etwas überflüssig wahrscheinlich. Aber man kann nur eins hinstellen, da stehen auch ganz lustige Sachen drin. Ja, das glaube ich. Was kostet das? Das weiß ich gar nicht auswendig. Vielleicht um die 20 Euro. Ja. Cedric, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, hab mich sehr gefreut. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.26 Uhr und ich möchte euch gerne jetzt unser Thema sagen für diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Zukunft. Und ich möchte gerne mit euch eben über die Zukunft sprechen und euch fragen, habt ihr vielleicht Angst vor der Zukunft? Angst, weil ihr vielleicht eine schwere Krankheit habt? Vielleicht sogar eine so schwere Krankheit, dass ihr Angst habt, bald zu sterben? Oder habt ihr Angst, euren Job zu verlieren? Andererseits, freut ihr euch vielleicht auf eure Zukunft? Habt ihr besondere Pläne, irgendwas Ausgefallenes, was demnächst ansteht, was ihr gerne machen wollt? Und ich möchte natürlich auch sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon mal bei einem Wahrsager waren. Was hat der Wahrsager euch gesagt? Und ich möchte gerne mit Wahrsagern oder Wahrsagerinnen sprechen, persönlich sprechen, über ihren Beruf und ihre Einstellung zum Leben und zur Zukunft und gerne ein bisschen auch mit euch darüber spekulieren und spinnen, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Wie wird es, oder was glaubt ihr, wie wird es im Jahre 2100 oder 2200 vielleicht aussehen? Wie wird unsere Gesellschaft sein? Wie bewegen wir uns fort? Welche Entwicklung nimmt das Internet? Wie wird die Raumfahrt sich weiterentwickeln? Und so weiter. Also Thema Zukunft, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder gerne dann auch während der Sendung oder vor der Sendung am Mittwoch anrufen. Freie Themennacht heute und hier geht's weiter mit der Michaela und Michaela ist 33. Hallo Michaela. Ja, hallo. Hallo Michaela. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Es geht um das Thema Altenpflege in Deutschland. Ja. Und ja, also es ist halt so, dass die Zustände katastrophal sind und ich würde gerne irgendetwas dagegen unternehmen und ich weiß nicht was. Bist du selbst Altenpflegerin? Ja, genau. Ich bin Altenpflegerin. Ich habe vor anderthalb Jahren mein Examen gemacht und habe also die Ausbildung in einem sehr guten Altenheim gemacht. Mhm. Wo es wirklich völlig in Ordnung war, richtig super, wie ich mittlerweile weiß. Also für mich war das ja normal. Ich habe es ja nicht anders kennengelernt. Ja. Ich habe seitdem zwei andere Altenheime kennengelernt, die beide gleich katastrophal sind. Was war da oder was ist da katastrophal in diesen Altenheimen? Was beklagst du? Ja, ich beklage halt, dass zu wenig Pflegekräfte für zu viele Bewohner da sein müssen. Wenn da zu wenig sind, das hat wiederum zur Folge, dass? Das hat zur Folge, dass die Bewohner nicht genug trinken, nicht genug essen, nicht genug bewegt werden, was das Schlimmste ist, weil dadurch bei vielen Bewohnern Wunden entstehen. Schlimmste Wunden unter Umständen. Schlimmste Wunden, wo man bis auf die Knochen gucken kann. Was aber ein reiner Pflegefehler ist, was also absolut nicht sein muss. Mhm. Mhm. Was aber auch nicht an den Pflegekräften liegt, weil die rackern ohne Pause mhm. durch, bleiben jeden Tag eine Stunde länger. Es sind einfach zu wenige da. Genau. Mhm. Was beklagst du noch? Ich meine, das sind schon sehr, sehr, sehr schwerwiegende Dinge, die du gerade genannt hast. Mhm. Ja, was ich beklage ist, dass das anscheinend Normalzustand ist. Also, dass das in, ich sag mal, 99% der Heimen ganz normal ist. Ich habe also auch schon bei der Heimaufsicht angerufen. Die haben mir auch nur gesagt, das ist völlig normal. Ja, ist das nicht eine zu gewagte Zahl, 99% der Altenheime? Ich frage dich. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Also ich habe mittlerweile halt viel so recherchiert im Internet, habe mich umgehört, mhm. um halt zu fragen, so welches Altenheim in meiner Stadt noch gut ist, mhm. wo man gut arbeiten könnte. Ich habe darauf nur Antworten gekriegt, wo es überall überhaupt nicht mhm. gut ist, bis halt auf das eine, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe. Und es gibt ja auch immer wieder Reportagen im Fernsehen von Kollegen, die das mit versteckter Kamera zum Beispiel machen. Und mhm. man da dann bisweilen auch furchtbare Zustände sieht und einem Angst mhm. und Bange wird, vielleicht selbst dort mal zu landen oder dass ein Angehöriger dort liegt und man hat irgendwie, kriegt das nicht richtig mit oder so etwas. Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob die Zahl ist vielleicht ein bisschen die ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, denn es gibt in der Tat auch gute und sehr, sehr ordentlich geführte Heime. Aber es ist ein großes Problem und es ist wahrscheinlich viel größer das Problem, als wir ahnen. Das glaube ich auch. Ja, und ich weiß halt nicht, was man dagegen tun kann. Mhm. Du bist ja eine junge Angestellte. Ich weiß halt auch, ja? Hm? Nee, bitte. Ich weiß halt auch, dass es besser geht. Also, dass es wirklich, dass es auch anders geht, wo überhaupt kein Bewohner eine Wunde hat. Mhm. Und deshalb verstehe ich auch nicht, oft wird ja dann gesagt, das liegt alles nur an den Gesetzen und man könnte es halt nicht anders machen. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass nicht genügend Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden. Nicht genügend Gelder für Fachkräfte und nicht genügend Gelder für die gute Ausrüstung der Heime. Das ist der Grund. Aber warum gibt es dann Heime, wo es funktioniert? Das weiß ich auch nicht. Die führen das vielleicht anders, managen das anders. Mhm. Du bist so eine junge, engagierte Frau in dem Beruf. Es gibt doch sicher auch Berufsverbände oder Leute, die eben auch in deinem Beruf arbeiten, mit denen du dich vielleicht zusammentun könntest und ihr gemeinsam öffentlich trommeln könntet. Hast du dich immer schlau gemacht? Ja, das wollte ich dich ja fragen, weil ich auch schon so ein bisschen mitgekriegt habe, dass du dich auch so für die Hospizbewegung interessierst und so weiter. Und und wie gesagt, ich weiß mittlerweile nicht mehr, also wo ich noch nachfragen soll. Ich habe bei meiner alten Schule nachgefragt, ich habe bei der Heimaufsicht nachgefragt, mhm. natürlich auch bei Kollegen und so weiter. Mhm. Und ich renne irgendwie überall gegen eine Wand. Ich höre immer nur, ach, da kann man nichts machen und keine Ahnung, das ist normal und das sind die Gesetze. Ja, man sagt, man kann nichts machen oder man versucht es schön zu reden, wie es im eigenen Haus ist, weil man sich ja nicht darstellen möchte, als es jemand, der es schlecht macht. Und ich glaube auch, dass da viel kaschiert wird und dass man da auch, wie du auch schon sagst, gegen verschlossene Türen bisweilen rennt. Ich finde dein Engagement toll, muss ich erst mal sagen. Respekt. Ich bin hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass gerade aus dem gesamten Pflegebereich und Krankenhausbereich uns sehr, sehr viele Leute nachts zuschauen und zuhören. Dass viele Pfleger und Arzthelfer und Krankenschwestern und Pflegerinnen jetzt auf offene Ohren bekommen haben, nach dem, was du gesagt hast. Ich bin auch sicher, dass es schon in Deutschland hier und da Initiativen gibt oder Vereinigungen oder Gruppen, die dieses noch mehr in die Öffentlichkeit bringen wollen. Ich kann dir anbieten, hier diese kleine Bühne der Sendung zu benutzen und einfach die Leute draußen zu fragen, wenn ihr Aktivisten seid, die gegen diese Missstände ein Sprachrohr bilden wollen, dann meldet euch da bitte ganz einfach bei uns und wir würden den Kontakt sehr gerne dann zu Michaela herstellen. Das wäre doch mal ein Angebot, oder? Ja. Was wärst du denn bereit zu tun dafür? Ja, ich wäre auf jeden Fall bereit, irgendwie meine Freizeit dafür zu opfern und zu demonstrieren, keine Ahnung, alles Mögliche. Also. Weißt du, Michaela, ein guter Weg, um sich Gehör zu verschaffen, ist auch immer die Mitgliedschaft, die Aktivität in einer Partei oder in den Gewerkschaften. Da bist du schon mal an der richtigen Stelle, die auch das ganze Know-how haben und auch die entsprechende Erfahrung. Aber wir fragen gezielter jetzt hier in die Nacht hinein zu euch draußen, wenn ihr vielleicht in diesem Bereich schon aktiv seid und noch junge, engagierte Menschen braucht, so wie Michaela, dann meldet euch bitte bei uns und wir stellen den Kontakt her. Darf ich dich noch fragen, warum du in diesen tollen und anspruchsvollen Beruf gegangen bist? Hallo? Ja. Ja, ich habe es halt, wie gesagt, kennengelernt in einem guten Altenheim und habe gedacht, das ist... Na gut, da warst du ja schon drin, da warst du ja schon in dem Beruf drin oder in der Lehre drin, aber die Entscheidung, die hast du ja vorher getroffen. Ja, ich wollte gerne was Sinnvolles tun und was mir auch Spaß macht und was halt was mit Menschen ist und nicht langweilig ist. Ja, und das ist ein verdammt sinnvoller Beruf. Ja, aber nicht so, wie es läuft so. Ich verstehe. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Das ist, glaube ich, auch für alle engagierten Pflegekräfte sehr frustrierend. Ich bin ganz erschrocken, wenn du mir erzählst, dass die Leute zu wenig zu essen und zu trinken kriegen. Ja, das ist ganz normal. Das ist ganz normal, sagst du. Das finde ich ganz schlimm, das Problem mit dem Durchliegen, dass die dann schwere Wunden haben. Das ist natürlich auch grauenhaft, aber... Ja, die stürzen auch ganz viel und weil einfach keiner nach ihnen schaut oder sie begleitet oder so. Sag mal, so ist das. Die Leute haben zu wenig zu essen und zu trinken, weil sich niemand darum kümmert, dass sie essen. Es ist halt sehr zeitaufwendig, Essen und Trinken anzureichen bei Bewohnern, die das nicht mehr selbst können und das fällt dann einfach weg. Verstehe. Weil man so schon keine Zeit hat für mich. Michaela, also wie gesagt, ich habe dir was versprochen. Wenn sich Leute bei uns melden, und ich bin sicher, dass sich Leute melden werden, wir stellen den Kontakt her. Ich finde dein Engagement toll. Bleib dabei und versuche viel zu bewegen. Wenn sich viele zusammentun und dieses wollen, dann schafft man das auch. Einer alleine schafft es nicht, aber in der Gemeinschaft schafft man das. Ja, hoffentlich. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss, Michaela. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wie es euch heute ergangen ist. Ihr habt sicher auch Fernsehen gesehen und habt den Auftakt des NSU-Prozesses verfolgt. Und ich habe mir das angeguckt und ich musste fast... Ich musste mich fast übergeben, wenn ich diese Frau Zschäpe sah, wie sie mit frisch onduliertem Haar und frisch gefärbtem Haar grinsend in das Gericht kam und da rumstand. Das fand ich schon heftig, das fand ich schon sehr krass. Und ein paar Meter weiter sitzen die Angehörigen der Opfer. Aber so ist es mal. Nun mal. Ich kann übrigens auch nicht verstehen, ich weiß, das ist alles in unserem Rechtsstaat so richtig und so soll es auch sein. Ich kann, das muss ich euch aber so ganz privat sagen, ich kann diese Anwälte nicht verstehen, die zum Beispiel Frau Zschäpe verteidigen. Ich verstehe es nicht, ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Ich habe eine Anwältin im Fernsehen gesehen und es war mir nicht überzeugend. Ich weiß, dass es Struktur unseres Rechtsstaates, es ist gut, dass das so ist, alles klar, aber ganz subjektiv und emotional habe ich davor einen gewissen Abscheu, muss ich sagen. Eileen ist hier, Eileen ist 20 Jahre, guten Morgen. Hallo. Eileen, schön, dass du da bist, und was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass mir seit 10 Jahren jeden Tag schlecht ist, hauptsächlich. Wie, seit 10 Jahren ist dir jeden Tag schlecht? Ja. Beschreib mal, was ist das für ein Schlechtsein? Das ist richtige Übelkeit, die morgens beim Aufstehen anfängt und beim Schlafengehen quasi aufhört, da man ja schläft. Aber ansonsten, also sie begleitet einen immer. Zieht sich durch den ganzen Tag? Genau. Es gibt natürlich Unterschiede, also es gibt eine leichte Übelkeit, es gibt eine mittlere Übelkeit, es gibt eine starke, also es ist mal schlimmer und mal besser. Gibt es denn mal irgendwann Momente oder Situationen, wo es ein bisschen weniger ist? Überhaupt nicht, nein. Überhaupt nicht? Mhm. Auch wenn du dich freust oder wenn du in schönen Lebensumständen bist? Nee, dann auch nicht. Dann wird sie zwar leichter, aber sie geht nicht weg. Also sie ist trotzdem da. Hast du den Eindruck, dass in den letzten Jahren es schlimmer und stärker geworden ist? Ja, also ich habe es jetzt seit 10 Jahren jetzt eigentlich genau. Und damals fing es halt leicht an und es wurde dann immer stärker. Und mittlerweile ist es so, dass ich auch mit Schwindel dann zu tun habe und mit Schmerzen und dass es immer schlimmer wird nach und nach. Bist du denn so rundrum und komplett durchgecheckt worden? Ich war mit 13 Jahren in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen, stationär für 4 Monate fast. Mhm. Da hat man natürlich die ganzen Checks gemacht, Magersuchtstest, weil ich auch stark untergewichtig bin. Und bist du da auch magersüchtig? Nein. Mhm. Nein, also damals kam Nein raus und heute gehen die Ärzte auch noch davon aus, dass es nichts mit Magersucht zu tun hat. Mhm. Und ja, dann halt Langzeit-EKG und sowas alles. Magenspiegelungen hatte ich jetzt 3-4 Stück hinter mir, die letzte erst vor einem halben Jahr, also es wurde schon ein bisschen was gemacht. Und die Ärzte sagen halt immer, keine Ahnung, woher das kommt und es wird halt auch nicht besser. Hast du den Eindruck, dass das alles schon wirklich rundherum untersucht und abgeklärt wurde? Ja, das Einzige, was noch nicht gemacht worden ist, ist eine Darmspiegelung. Mhm. Weil ich das Abführmittel nicht nehmen kann, weil ich ja durch die Übelkeit auch Angst habe, irgendwas einzunehmen. Und da die Übelkeit sowieso schon so stark ist. Stimmt. Genau, also meine Mutter hatte das mal gemacht. Sie hat direkt gesagt, Eileen, das kannst du niemals nehmen, weil meine Mutter hat das schon nicht vertragen. Und die ist eine, die sagt, eigentlich stell dich nicht so an. Mhm. Daher habe ich davor wirklich Angst, muss ich sagen. Und ansonsten, also ich weiß es nicht, ne? Da waren natürlich, das war natürlich die Uniklinik, da sind viele Ärzte, Erfahrene angeblich ja. Mhm. Und deswegen denke ich schon, aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass wirklich alles gemacht worden ist. Und ich habe auch wirklich mittlerweile das Vertrauen in die Ärzte verloren. Mhm. Nun ist natürlich muss in einem solchen Fall körperlich alles durchleuchtet werden. Das ist genau die Grundvoraussetzung. Es ist auch so bei mir, ich bin, wie gesagt, ja 20 Jahre alt. Ich wiege aber nur noch 34 Kilo inzwischen. 34 Kilo nur noch? Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Also ich esse auf jeden Fall. Mhm. Und ich erbreche es auch nicht. So, also ich bin ein Mensch, ich will auf jeden Fall dicker werden. Mhm. Und vor ungefähr 7 Monaten hat meine Ärztin mir dann gesagt, dass ich in Lebensgefahr bin und daraufhin bin ich mal ins Krankenhaus gekommen, wo es mir ganz schlecht ging und dann haben die Ärzte gesagt, komm, geh in die Klinik. Ich hatte aber dadurch, dass ich damals schon in der Klinik war, ein bisschen Angst davor, weil die Fenster damals abgeschlossen waren und so Geschichten und habe das dann natürlich abgelehnt. So, und dann haben sie gesagt, sonst müssen wir dich zwangseinliefern. Und dann habe ich darüber nachgedacht über Nacht und habe mir dann doch eine Klinik angeschaut, habe daraufhin einen Antrag gestellt. Ja. Der wurde abgelehnt mit der Begründung, ich habe es nicht nötig, in die Klinik zu gehen. So haben die das formuliert. Genau, also die haben gesagt, ich brauche das nicht, sie wissen nicht wieso, wenn überhaupt ein Krankenhausaufenthalt. Das könnte man mal überlegen. Das finde ich jetzt merkwürdig, aufgrund dessen, was du alles beschrieben hast. Ich auch. Liegt es eigentlich auf der Hand, dass du in eine gute Klinik, eine psychosomatische Klinik gehörst, finde ich. Nochmal zu den 34 Kilo, das ist ja nur, wie groß bist du? 1,53. Ja, wie würdest du dein Essverhalten denn beschreiben? Also ich esse an Portionen schon weniger als jetzt ein normaler Mensch. Also ein normaler ist, sage ich mal, zum Frühstück 2 Brötchen, ich esse dann nur 1. Mhm. Dann esse ich aber noch irgendwie Süßigkeiten hinterher. Ich trinke auch eigentlich nur Cola. Mhm. Und also jetzt vom Warmessen her esse ich schon eine wenigere Portion. Jetzt keine Babyportion, aber jetzt nicht so ein gefüllten Teller, esse dann aber dafür nach einer halben Stunde wieder ein Brot oder so und dann nach 3 Stunden wieder. Also am Ende kommt eigentlich das Gleiche dabei heraus, ja, wie bei einem normalen Menschen auch. Also ein durchaus normales Essverhalten, wo du eigentlich... Genau, aber ich esse halt sehr viel Süßigkeiten und trinke viel Cola, also schon kalorienhaltiges. Also ich achte da nicht drauf, dass ich irgendwie da esse. Und das wissen deine Ärzte auch? Und dennoch kann keiner sagen, warum du so nimmst du jetzt im Moment immer noch ab? Ja, also ich hatte eigentlich immer so 39 und das ist jetzt auf 34 runtergegangen. Ich habe jetzt auch erst am Freitag in Spezialkliniken angerufen für seltene Krankheiten Und die haben auch gesagt, wir können ihnen hier nicht helfen, wir haben da kein Fachgebiet für das, was sie uns hier schildern. Dann habe ich gesagt, sie sind extra eine Klinik dafür, die seltsame Krankheiten oder auch seltene Krankheiten sich damit befasst. Und da haben sie mich auch abgelehnt, in Bonn und in Köln, also egal, wo ich anrufe. Also das kann ich nicht verstehen. Es ist wahrscheinlich ein kompliziertes medizinisches Problem, was da gelöst werden muss bei dir. Genau. Und was dann wirklich in Hand von Fachleuten gehört, die darauf spezialisiert sind. Ein normales Krankenhaus wird das gar nicht leisten können. Genau. Hast du denn einen guten Hausarzt an deiner Seite, der dich so ein bisschen führt? Auch nicht. Nee. Also ich habe jetzt schon gewechselt und meine Hausärztin, die ist, hallo Aileen, was hast du wieder? Okay, Krankmeldung und auf Wiedersehen. Genau, und dann war ich mal in Köln nochmal bei einem Neuen gewesen, der war etwas besser gewesen, aber hat jetzt auch nicht viel gebracht. Und wie gesagt, also ich habe mittlerweile in jedem Arzt, egal in welcher Hinsicht, das Vertrauen verloren. Sogar in Augenärztin, da war ich heute auch und die haben auch gesagt, ich kann ihnen nicht helfen. Also ich fühle mich da von jedem mittlerweile irgendwie abgewiesen. Wieso warst du bei einer Augenärztin? Weil ich auch trockene Augen habe, die dauern Tränen und das stört mich natürlich auch. Und da wollte ich das mal untersuchen lassen und der hat gesagt, ich soll einfach Tränenersatz nehmen und da habe ich gesagt, das bringt nichts und ja, egal, müssen sie wieder gehen. Wenn dich das über 10 Jahre so gebeutelt hat, und das sind ja wichtige 10 Jahre, die letzten 10 Jahre, der ganze Pubertät ist da durchgegangen, für viel, die ganze Schulzeit hat dich das dann begleitet oder längere Zeit der Schulzeit. Genau. Hast du denn überhaupt die Kraft gehabt, dann zu lernen und die Konzentration? Bis zur 6. Klasse hin war ich immer eine gute Schülerin gewesen. Dann kam die Klinik und seitdem ging gar nichts mehr. Also ich bin total runtergesackt. Ich hatte 276 Fehlstunden. Ich habe eine Ausbildung angefangen 2011. Die habe ich abbrechen müssen, weil ich es nicht mehr konnte. Bin jetzt in einem Vorbereitungsjahr, um im Sommer wieder in eine Ausbildung zu gehen und bin jetzt auch dabei, die zu verlieren, weil ich jetzt seit 6 Wochen krankgeschrieben bin. Also es geht alles immer weiter hinunter. Lebst du alleine? Mit meinem Freund zusammen. Mit deinem Freund zusammen? Wie wirkt sich denn eine so merkwürdige und offensichtlich komplizierte Erkrankung auf eure Beziehung aus? Sehr, also nicht nur generell Alltag und auf die Beziehung auch. Also es fängt damit an, dass man nicht Sachen unternehmen kann, in der Diskothek gehen oder bowlen oder in ein Café. Wir waren jetzt vor einer Woche im Café gewesen, waren 10 Minuten da, sind direkt wieder gegangen, mussten auf Ex austrinken, weil mir da total übel wurde und schwindelig etc. Sind wir direkt wieder gefahren. Und also sowas geht alles nicht. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit 2 Jahren. Hast und seit über 1,5 Jahren wohnen wir auch zusammen. Hast du Angst, dass die Erkrankung die Beziehung vielleicht sprengen könnte? Es ist natürlich schon, es hat da natürlich schon ein paar Auswirkungen, auch aufs Sexualleben, weil da kann man dann halt auch nicht ständig, dann ist einem zu schlecht. Kann man überhaupt, hast du überhaupt Lust auf Sex? Schon, ja. Das schon? Schon, aber halt seltener. Also schon wenig, weil es im Moment sowieso sehr schlimm ist, eigentlich im Moment gar nicht. Also es ist sehr wenig. Also am Anfang der Beziehung war das ganz stark anders. Ich denke mir gerade, wenn ich mir vorstelle, mir ist immer schlecht, dann hätte ich auch gar keine Lust auf Sexualität. Ist dir in dem Moment, wo du mit deinem Freund schläfst, auch schlecht? Ja, also ich denke da natürlich nicht permanent dran. Ich versuche mich natürlich abzulenken und mich darauf zu konzentrieren, aber mir ist auch dann schlecht. Also wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, dann merke ich das schon, ja. Und dir ist auch in diesem Moment, während wir sprechen, eigentlich grundschlecht, vom Grundgefühl. Sehr, ja, sehr. Sehr. Sehr. Dein Wunsch wäre? Dass das aufhört. Das ist natürlich klar. Ich meine, dein Wunsch wäre so in Hinsicht jetzt einer Hilfe. Was wäre dann dein Hauptwunsch? Also in eine Klinik zum Beispiel zu gehen? Genau, also ich war wie gesagt sehr abgeneigt von Kliniken, weil mich das damals sehr mitgenommen hat. Aber ich sehe halt mittlerweile selber, dass es so nicht mehr weitergeht. Mir wird immer schlechter. Ich ziehe mittlerweile 4 Hosen an im Sommer, damit ich dicker wirke, weil ich so nicht mehr rausgehe. Und das hat mich halt dazu bewegt, jetzt doch in eine Klinik zu gehen, wobei es mir auch schon reichen würde, wenn es einfach einen Arzt gibt, der sagt, komm, ich untersuche dich jetzt mal richtig, ich kümmere mich um dich. Ja, wenn es ein guter Diagnostiker wäre, wäre damit schon viel getan. Ich finde auch, dass da was unternommen werden muss. Wir werden uns mal im Hintergrund jetzt schlau machen, Aileen, wen wir dir vielleicht noch empfehlen können oder wo wir dich vielleicht hinleiten können, wo du noch bessere Infos bekommst. Ja, ich hatte, da war ja eine Anruferin gewesen, die hatte, glaube ich, was mit einem aufgeblähten Magen und hatte bei euch angerufen und der wurde ja dann auch irgendwie geholfen. Deswegen hatte ich da die Hoffnung, dass Wir werden da vielleicht irgendjemanden Schlauen im Hintergrund gibt. Genau. Ja, genau. Die Schlaue heute Nacht ist die Christina, unsere Diplompsychologin, und die ist auch ausgerüstet mit vielen Informationen aus dem medizinischen Bereich. Das heißt, Aline, du legst bitte auf und Christina ruft zurück, und ich wünsche dir von Herzen, dass es irgendwie bald eine Besserung gibt und dass man vor allen Dingen eine Diagnose stellt. Das ist ja der erste Schritt zur Besserung. Okay, alles klar. Danke. Alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, mach ich. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, hier ist Angelika, und Angelika ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen. Ich rufe an, und zwar zu dem Thema Down-Syndrom. Ja. Ich habe 6 Kinder. Mhm. Mein Jüngster ist 9 Monate und er hat Down-Syndrom. Ja. Ich habe nicht in der Schwangerschaft, also man muss sagen, meine anderen 5 Kinder sind alle kerngesund. Mhm. Ich habe nicht diese Nackenfaltenmessungen und Fruchtwasseruntersuchungen machen lassen. Die habe ich bei keinem meiner Kinder machen lassen. Das hast du bewusst nicht machen lassen? Ganz bewusst nicht, nein. Weil? Es keinen Grund gibt, wenn die Organe und das Gehirn und alles im Schuss gesund ist, warum sollte ich mir das dann antun oder dem Kind auch? Mhm. Mhm. Man erlebt dann meiner Meinung nach die Schwangerschaft doch komplett anders. Mhm. Also voller Traurigkeit. Mhm. Denke ich mir mal. Also, und drum habe ich bei keinem meiner Kinder das machen lassen. Was ich habe immer machen lassen, war große Ultraschallbilder. Mhm. Und da war immer alles in Ordnung. Und bei Down-Syndrom-Kindern, die haben ja zu 70% haben die ja diesen einen bestimmten Herzfehler, den man ja auch beim Ultraschall sieht. Und den hat mein Sohn Gott sei Dank nicht. Und daher gab es keinen Grund irgendwie auch. Es gab keinen Hinweis. Nein, gar nicht. Als der Kleine zur Welt gekommen ist und man das gesehen hat und diagnostiziert hat. Man hat es erst 4 Wochen später gemerkt. Ah ja. Mhm. Ich hatte wie hast du dann reagiert? Oder wie war das für dich? Die Welt ist zusammengebrochen. Mhm. Absolut zusammengebrochen. Aber nicht aus Angst, dass ich es nicht schaffen könnte oder mein Mann oder wir nicht, sondern mein Kleiner hat mir so leid getan. Mhm. Ich wusste nicht, was kommt auf ihn zu. Mhm. Ich habe ihn behindert im Rollstuhl gesehen. Mhm. Ich habe, als Mutter macht man sich die schlimmsten Gedanken, wird er jemals ein normales Leben führen können? Wird er für immer auf dich angewiesen sein? Mhm. Wie ist es, wenn du nicht mehr da bist als Elternteil? Was passiert dann mit deinem Kind? Nun sind wir ja heute Gott sei Dank schon sehr weit, einmal in der Akzeptanz dieser, ja, kann man Erkrankung sagen? Ja. Ja, gut, nennen wir es mal so. Einmal in der Akzeptanz, auch in der Förderung passiert ja sehr, sehr viel, ganz tolle Sachen. Das stimmt. So dass man jetzt als Eltern nicht mehr so verschreckt sein sollte wie vielleicht noch vor 50 Jahren. Da war das wahrscheinlich sehr schlimm. Da war das ein Tabuthema, da wurden die Kinder weggesperrt. Furchtbar, furchtbar. Ich kann dir sagen, ich habe hier schon mit so vielen Müttern gesprochen, die in deiner Situation waren, wo die Kinder schon ein bisschen älter sind. Die haben alle geschwärmt. Die waren so glücklich mit ihrem Kind und das Kind war wunderbar entwickelt. Und gut, das kann nicht alles genauso wie die anderen Kinder, aber man hat das sehr gut hinbekommen. Ich habe noch nie irgendwas von Müttern hier oder von Eltern was Trauriges oder Schlimmes gehört. Gar nicht. Das Das ist Wahnsinn. Man guckt so ein Down-Menschlein an, sage ich immer. Mhm. Und die strahlen eine Herzlichkeit, eine Liebe, eine Wärme aus. Mhm. Ich glaube, ich sage immer, in ihrer kleinen, rosa Welt gibt es nichts Böses. Genau. Und das Schöne ist ja bei euch, dass der Kleine in eine große Familie kommt, wo er wahrscheinlich dann gehegt und gehätschelt und gepflegt wird. Und wie. Also der Papa ist der Allerschlimmste. Wenn er nur kräht, dann kommt Papa schon angeflitzt. Aber was mich so traurig stimmt, auch irgendwie so ein bisschen ist, ich hatte neulich einen Termin bei meiner Gynäkologin und hatte meinen Kleinen dabei, weil das ja auch sieht, die Entwicklung und so, ist ja interessant. Mhm. Und dann wollte ich einfach mal so wissen, aus reiner Neugier, jetzt wo ich selber dieses Thema Down, mein Kind hat, bis wann darf man einen Schwangerschaftsabbruch machen? Weil es ja leider so, dass die Ärzte teilweise sagen, es ist besser, wenn sie es wegmachen lassen, was ich total schrecklich finde, dass ein Arzt es sich wagt, über meinen Körper, über mein Kind zu entscheiden. Ja. Und dann sagte mir meine Frauenärztin, bis die Geburtswehen eingetreten sind, so lange darf man das Kind abtreiben. Nein, das wusste ich auch nicht. Das darf man? Das darf man. Ich habe nicht weiter gefragt, wie und so. Das war mir dann eine Nummer. Also bei diesem Syndrom, darf man das? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe meine Frauenärztin angeguckt, ich habe Tränen in die Augen gekriegt. Wir haben dann ganz schnell das Thema abgehakt. Das beschäftigt mich heute noch. Bist du ganz sicher, dass das stimmt in Deutschland? Ganz sicher. Bis zum Eintreten der Wehen hat sie gesagt. Ich habe genauso reagiert wie sie jetzt. Sag ich, das kann nicht sein, das glaube ich nicht, sagt sie doch. Was ich nicht nachvollziehen kann, was ich nicht verstehen kann, was für mich absolut unverständlich ist, weil... Also wenn das kein Mord ist, dann... Genau, sehe ich das auch. Ja. Ich bin grundsätzlich gegen Abtreibung. Es soll jeder über sich selber entscheiden, bis zum dritten Monat. Mhm, aber wenn es doch schon ein Menschlein ist, ein komplettes Menschlein, hat doch kein Mensch mehr das Recht dazu. Nein. Ich frage nochmal, Angelika, weil ich das so unglaublich finde. Hast du mal ein bisschen Recherche betrieben? Nein. Da bin ich zu sensibel für so Sachen. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich zu sensibel. Du hast das Gespräch dann abgebrochen. Meine Frauenärztin. Du hast nicht, mich hätte ja noch interessiert, was die Ärztin für eine Meinung dazu hat, dass das erlaubt ist. Das kann ich nicht so genau sagen. Mein Eindruck auf sie ist, weil wir führen auch immer längere Gespräche. Wir reden auch über Down-Menschlein und alles. Mhm. Sie war nicht begeistert. Sie muss halt lächeln, ein aufgesetztes Lächeln, und sagt halt, ich darf nicht parteiisch sein, ich muss Ärztin sein. Mhm. Ich kann in dem Moment meinen Patienten nicht ausreden. Mhm. Aber das ist schon übel, wenn ich jetzt so mein Törtchen hier sehe, das ist immer mein Keks, mein Sohn hier sehe, wie er anfängt, sich zu kullern, wie er nur lacht, wenn du zu ihm hingehst und guten Morgen sagst, dann strahlt dich die Sonne an. Mhm. Ich bin in Facebook in einer Gruppe, die heißt Down-Syndrom, na und. Mhm. Und da sind auch viele Elternteile mit Down-Syndrom drinnen. Mhm. Und da war auch mal eine Frau, die erzählt hat von wegen Abtreibung und so, das geht gar nicht in meiner Welt. Das ist unglaublich. Also, wenn das so stimmt, bin ich darüber erschüttert, dass das in Deutschland möglich ist. Das finde ich ganz skandalös. Nur weil es Down-Syndrom hat? Nur also, deshalb. Das ist doch eigentlich nur ein Chromosom mehr. Ja, nur das ist es. Nur das ist es. Angelika, wir wollen uns freuen, dass du dich freust und dass bei euch alles gut ist und dass der Kleine ein schönes Leben bei euch hoffentlich hat. Und ich bin sicher, wie du ihn liebst, das hört man ja, dass es in eurer Familie alles gut geht. Schön, dass du angerufen hast, und ich wünsche euch allen, danke, der großen Familie und dem kleinen Mann natürlich alles Glück der Welt für sein Dankeschön. Leben. Dankeschön. Und ich wünsche allen Eltern, die diese Sendung hören, mit Down-Syndrom-Kindern alles Liebe, alles Kraft dieser Welt. Und ganz viel Sonnenschein. Das ist sehr nett von dir, liebe Angelika. Alles Gute. Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Selim. Selim ist 48. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Selim. Spreche ich jetzt mit Domian? Ja, ganz genau. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, aber legen wir los. Ja, also ich eigentlich hatte ich nur angerufen, um mich bei dir ganz herzlich zu bedanken, weil du über diesen Prozess, den Suchprozess, das gesagt hast, was ich fühle, was ich denke. Mhm. Du hast es sehr schön formuliert, und das gibt Kraft einfach. Du hast die Bilder auch heute gesehen im Fernsehen? Ja, genau. Und genau. Wie hast du, vielleicht sagst du es nochmal von deiner Sichtweise, wie du es empfunden hast? Also ich habe nicht erwartet, dass sie jetzt wie ein Häuflein Elend dahin kommen wird. Mhm. Das hat mich nicht überrascht. Aber was mir eigentlich mehr den Magen gedreht hat, wie du es so schön gesagt hast, war, dass beim Nachrichten ein Kommentator über sie gesprochen hat, als wäre sie eine selbstbewusste Frau, und also er hat das ganz positiv kommentiert. Mhm. Und da habe ich, das war unerträglich für mich, das, diesen Mann zuzuhören, mehr als dieses, was ich da als Bilder gesehen habe. Denn das ist ja selbstverständlich, dass diese Frau sich jetzt nicht von ihrer schlechtesten Seite zeigen wird. Und für mich ist es natürlich auch klar, dass seine Vertreter sie dann auch natürlich nicht einfach so vertreten, sondern zu ihr stehen. Ja. Ne? Das ist alles irgendwie verständlich. Ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich sehr, dass du noch kurz hast sprechen können und wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich freue mich auch. Auf Wiederhören. Schön, dass es dich gibt. Mach weiter. Tschüss. Ciao. Ja. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.